Christmas is the most wonderful time of the year. Weihnachten ist die wunderbarste Zeit des Jahres. For many people. Für viele Menschen. For some people it's the worst time of year. Aber für einige Menschen ist es auch die schlimmste Zeit des Jahres. Because it's supposed to be wonderful, but they find themselves in a very difficult situation. Weil sie sollte wunderbar sein, aber sie befinden sich in einer sehr schwierigen Situation. I once read that 70% of the men in Vienna don't really have a friend. Ich habe mal gelesen, dass ca. 70% der Männer in Wien keinen wirklichen Freund haben. And somewhere like 30% of the women don't really have a friend. Und 30% der Frauen haben auch keine richtige Freundin. And when it comes around to Christmas time, people are really even sadder. Und wenn es dann zur Weihnachtszeit, die Menschen manchmal noch trauriger. Yesterday we went to the street and we gave presents to the homeless. Gestern sind wir auf die Straßen gegangen und haben den Obdachlosen Weihnachtsgeschenke übergeben. We have a team that goes every couple weeks. Wir haben ein Team, das alle paar Wochen wieder rausgeht. And so yesterday I joined them. Gestern bin ich mit ihnen mitgegangen. And I have a little video here. Und ich möchte euch ein kurzes Video dazu zeigen. We met some people from Slovakia. Wir haben einige Leute aus der Slowakei getroffen. And my parents are from Slovakia. Meine Eltern kommen aus der Slowakei. And I haven't spoken Slovak in I don't know how many years. Und ich habe schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren nicht mehr Slowakisch gesprochen. I did my best and ich habe mein Bestes versucht. Share the love of Christ with them, but just a little. Ich habe ihnen über die Liebe Jesus erzählt. A little reminder of how good we have it. Und das ist nur zur Erinnerung, damit ihr seht, wie gut wir es haben. And what God has called us to do. Und was Gott von uns will, dass wir tun. Freely we have received and to freely give. Wir empfangen frei und frei sollen wir auch geben. Let's see that video. We really have a great team that goes out continually. Wir haben ein großartiges Team, das immer wieder rausgeht. And I actually didn't realize there were Slovak people on the street there. Und mir war nie bewusst, dass da wirklich auch slowakische Menschen auf den Straßen sind. So I'm going to take those guys out to dinner, maybe Tuesday night. Und vielleicht nehme ich ein paar der Leute mit zum Abendessen am Dienstag. For Christmas. Für Weihnachten. And there's so much in the world that we can do. Es gibt so vieles in der Welt, was wir tun können. It's really overwhelming. Das ist schon überwältigend. But we've got to do something for somebody. Aber wir müssen zumindest irgendetwas für irgendjemanden machen. And this is Christmas. Und das ist Weihnachten. That God would come to earth. Dass Gott auf die Welt kam. And he would come for a reason. Und kommt aus einem bestimmten Grund. To give his life a ransom for us. Sein Leben als Lösegeld für uns zu geben. This is the joy of Christmas. Und das ist die Freude von Weihnachten. That we were separated from God. Dass wir von Gott getrennt waren. And that God himself came down and paid the price. Und dass Gott selbst herabkommt, den Preis zu zahlen. That he would pay the price for our sin. Dass den Preis für unsere Sünden bezahlt. And now the issue is not our sin. Und das Problem ist nicht mehr unsere Sünde. Because God took that out of the way for anyone who would recognize it. Weil Gott hat dieses Problem zur Seite geschafft für jeden, der ihn anerkennt. And to anyone who would receive his gift. Und für jeden, der seine Gabe oder sein Geschenk annimmt. If people perish, which means that they spend eternity separated from God. Wenn Menschen zugrunde gehen, das heißt, dass sie die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen. It's not ultimately because of their sin. Dann ist es nicht grundsätzlich wegen ihrer Sünde, it's because they didn't want to be with God. Sondern weil sie nicht mit Gott zusammen sein wollen. And this is called ungodliness. Und das nennt man Gottlosigkeit. That people just don't want God. Dass Menschen Gott einfach nicht wollen. They don't want him. Sie wollen ihn nicht. Because God has certain terms. Weil Gott hat gewisse Bedingungen. And God's terms are not that we have to be perfect people. Aber Gottes Bedingungen sagt nicht voraus, dass wir vollkommene Menschen sein sollen. Not even that we have to be really good people. Nicht einmal, dass wir wirklich gute Menschen sein müssen. Actually, he's called the bad people. Eigentlich hat die bösen Menschen zu sich for gerufen. The most part, für den Großteil. Because God's looking for one main characteristic. Weil Gott sucht nach einer Hauptcharakteristik. A humble heart. Ein demütiges Herz. That's something that God cannot force on us. Das ist etwas, was Gott uns niemals aufzwingen wird oder kann. God cannot force us to humble ourselves. Gott kann uns niemals dazu zwingen, dass wir uns demütigen. God can only create an environment where it can happen. Gott kann nur eine Umgebung schaffen, wo das vielleicht passieren kann. Everything about the Christmas story, alles über die Weihnachtsgeschichte, is about humility. Geht um Demut. The way that Jesus came to earth, die Art und Weise, wie Jesus zur Welt kam. The way that he was born, die Art und Weise, wie geboren wurde, in Bethlehem, the way that he was placed in a manger, so wie in eine Futterkrippe hineingelegt wurde, that he was raised in poverty, dass in Armut aufgewachsen ist, that he was not part of the religious society. Dass er nicht Teil der religiösen Gesellschaft war. He was not recognized as a prince. Er wurde nicht als Prinz anerkannt. I mean, the story could have been so much different. Die Geschichte hätte so anders verlaufen können. He could have been born of a king. Er hätte als König geboren werden können in einem Palast. With a gold crib. Mit einer goldenen Futterkrippe oder als Babybett. Laced in silver and satin and silk and. Dass er in Silber und Samt eingekleidet wird. The king is here. The king has come. Und die Leute verkünden: Der König ist gekommen. And der König, wow, ist jetzt hier. A prince of princes. Wow, der Prinz der Prinzen. But God did it so differently. Aber Gott hat das so anders gemacht. Because the Bible says that no eye has seen, no ear has heard. Die Bibel sagt, kein Auge hat gesehen und kein Ohr hat gehört. Has not even entered into the mind of a human being. Es ist nicht einmal in den Verstand der Menschen hineingekommen. What God has prepared for those who love him. Was Gott für die vorbereitet hat, die ihn lieben. And it's speaking about God's plan of salvation. Und da spricht es über Gottes Plan der Erlösung. God knew that we would fail every test. Gott wusste, dass wir bei jeder Prüfung versagen würden. If he placed some kind of a standard that we had to reach to earn eternal life. Wenn er irgendeinen Standard gesetzt hätte, den wir erreichen müssen, um das ewige Leben zu bekommen. He knew we would fail on every side. Dann wusste er schon, dass wir auf jeder Art und Weise versagen würden. So God, wanting a family, aber Gott wollte eine Familie. Reduced his requirements down to one act. Und hat seine ganzen Anforderungen hinabreduziert bis auf ein übrig gebliebene Sache. And it's not an act that we produce. Und nichts, was wir hervorbringen müssen. It's an act of receiving. Sondern eine Tat, dass wir etwas annehmen, empfangen. To believe is to receive. Wenn wir glauben, heißt das, dass wir etwas empfangen. Believing is not something we produce, it's something that happens to us. Der Glaube ist nicht etwas, das wir produzieren können, sondern es ist etwas, was uns geschieht. Like when we see something. So wie wenn wir etwas sehen. Scientists thought for centuries that the eye actually is sending something out. Die Wissenschaft vor hunderten Jahren hat lange Zeit geglaubt, dass die Augen etwas ausstrahlen, damit wir sehen können. And then to realize that light is going in. Bis sie dann erkannt haben, dass es genau umgekehrt ist, dass das Licht ins Auge hineingeht. And it's the same thing with faith. Und es ist genau dasselbe mit dem Glauben. Light strikes the heart. Das Licht erreicht das Herz. And when it does, we make a decision. Und wenn es das tut, dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Will we allow it to continue or will we stop it? Erlauben wir, dass es weitergeht oder stoppen wir es genau hier? Faith in God is a very natural thing. Der Glaube an Gott ist etwas ganz Natürliches. God created us to believe. Gott hat uns dazu geschaffen, dass wir glauben. To be in unbelief is to be in rebellion. Und in Unglauben zu leben bedeutet, dass man in Rebellion lebt. To be in unbelief takes an act of the human heart. In Unglaube zu sein bedeutet, dass das Herz etwas tun muss. To say, I'm not going to believe. I'm going to block this. Und sagt, nein, ich werde nicht glauben, ich werde das blockieren, ich werde das aufhalten. When we had the Jesus March a couple months ago, als wir vor ein paar Monaten den Jesusmarsch in Wien hatten, there was a reporter from a magazine, da war eine Reporterin von einem Magazin dabei, and she was an atheist, und sie war Atheistin. And she came and she walked in the march. Und sie ist gekommen und ist dann mitmarschiert. And she wrote in the newspaper, und sie hat dann in den Zeitungen geschrieben, I've never been in this kind of a march ever before. Sie hat gesagt, ich habe noch nie bei so einer Art von Marsch mitgemacht. This was the most beautiful march I'd ever seen. Das war der allerschönste Marsch, bei dem ich jemals dabei war. People were so genuinely happy. Diese Menschen waren so grundecht fröhlich. And then she wrote this in the newspaper. Und dann hat sie Folgendes geschrieben. So I decided I had to step out of the march. Ich habe mich dann dazu durchgerungen, dass ich hinausgehe, nicht weiter marschiere. Because I realized that if I continued, weil ich mir bewusst geworden ist, dass wenn ich weiter mit ihnen marschiere, I would become one of them. Dass ich dann eine von ihnen werden würde. That's unbelief. Und das ist Unglaube. It's an act to block the light of God to the heart. Es ist eine Tat, mit der ich das Licht von Gott von meinem Herzen fernhalte. And God is speaking through creation. Und Gott spricht durch die ganze Schöpfung. All of nature. Die ganze Natur speaks of God's magnificence. Spricht von Gottes Herrlichkeit. The universe, das ganze Universum, is so vast and so awesome. Ist so groß und so erstaunlich. It speaks of him day, it says in Psalm 19 that it speaks of him day after day after day. Und es heißt im Psalm 119, dass es jeden Tag von ihm spricht. Our conscience, unser Gewissen testifies moment after moment after moment, day after day, that there's a God. Gibt uns jeden Moment, jeden Tag Zeugnis, dass es einen Gott gibt. And then there's the message of salvation. Und dann gibt es die Botschaft der Erlösung. That Jesus was publicly crucified. Dass Jesus öffentlich gekreuzigt wurde. Not on top of a hill somewhere off to the side. Nicht auf irgendeinem Hügel irgendwo auf der Seite. But if you go to Jerusalem today, you see where Golgotha was. Sondern wenn du heutzutage nach Jerusalem hineingehst, dann siehst du genau diesen Hügel Golgatha. The place of the skull is still there. Und dieser Totenschädel, wie dieser Platz genannt wird, ist immer noch da. You can look at the hill where Christ was crucified and you see the skull. Und du kannst auf diesen Hügel schauen, wo Jesus gekreuzigt wurde, und da ist dieser Fels, der ausschaut wie ein Totenschädel. Weil dieser Fels still, eben ausschaut wie so ein Totenschädel. 2000 years later. Und jetzt immer noch, 2000 Jahre später. And it's right on the main road to the old Jericho. Und direkt auf der Hauptstraße zum alten Jericho. And everyone was passing by. Und jeder ging dort vorbei. Jesus was crucified publicly, openly. Jesus ist wirklich öffentlich gekreuzigt worden. And that message goes all through history. Und seine Botschaft, die geht durch die ganze Geschichte. And if we just stop for a moment, und wenn wir für einen Moment innehalten and just look at it, und auf das Kreuz schauen and look at what Jesus experienced, und das betrachten, was Jesus ertragen hat, we have to ask ourselves why. Müssen wir uns fragen, warum. And surely if you look at the cross, it speaks of so many things. Und sicher, wenn du das Kreuz anschaust, dann spricht es von so vielen Dingen. Humility. Demut. That Jesus would willfully die on the cross naked. Dass Jesus willentlich nackt am Kreuz starb. And suffer the horrific pain of death on a cross. Und diesen unglaublichen tragischen Schmerz am Kreuz und Tod am Kreuz ertragen hat. It speaks of the righteousness of God. Es spricht von der Gerechtigkeit Gottes. That God had to be appeased as a God. Dass Gott befriedet werden musste als Gott. Because God cannot be merciful and not be just. Weil Gott kann nicht nur barmherzig sein, ohne gerecht zu sein. There's an old story we used to speak about on the street. Es gab diese alte Geschichte, die wir immer wieder auf der Straße erzählt haben. We used to preach all the time on the street. Wir haben immer wieder auf der Straße gepredigt. Right on the Graben. We used to use this story. Direkt am Graben und haben diese Geschichte immer wieder story erzählt. Of King Shamir. Die Geschichte von König Shamir. And King Shamir was some kind of a tribal king in the old days sometime. Der König Shamir war der König eines Stammes vor langer, langer Zeit. And he was well loved by his subordinates. Und er war von den Untertanen sehr geliebt. He was well respected. Er wurde respektiert. And he had a wonderful kingdom, just a wonderful kingdom. Und er hatte dieses wunderbare Königreich. And one day something happened. Eines Tages ist da was passiert. Something was missing. Irgendetwas hat gefehlt. Someone had stolen something very valuable to him. Jemand hat ihm etwas sehr Wertvolles gestohlen. And it very, very much upset him. Und das hat ihn sehr aufgeregt. And traurig gemacht. So then, in the state of mind, he made a decision. Und als er sich so gefühlt hat, hat er eine Entscheidung getroffen. He said, when we find this person who would dare to steal from me. Er hat gesagt, wenn wir die Person finden, die es wagt, von mir zu stehlen. We will bring them into the public square. Dann bringen wir sie auf den Hauptplatz. And we will strike them 40 times. Und wir werden sie 40, also auspeitschen mit 40 Schlägen. Or 30 times. They would strike oder 30 Mal publicly. Öffentlich auspeitschen. As an example. Als Beispiel. And so they searched to find the person who stole this precious thing from him. Sie haben nach der Person geforscht, die diesen wertvollen Gegenstand gestohlen hat. And finally they found the person. Und schlussendlich haben sie die Person gefunden. To everybody's surprise. Und zur Überraschung von allen. It was his mother. War es seine Mutter. Now the king had a serious problem. Jetzt hatte der König ein ernsthaftes Problem. Because he had given his word. Weil er hat sein Wort gegeben. That the person would be publicly beaten. Dass die Person öffentlich geschlagen würde. But he realized that he could not beat his mother. Aber er hat dann erkannt, dass er nicht seine eigene Mutter schlagen lassen kann. Because he loved her too much. Weil er sie zu sehr geliebt hat. And the people, they would. It would send a message to them. Und die Leute, die haben ihm eine Botschaft geschickt. He couldn't beat his mother. He couldn't. Also er hat eine schlechte Botschaft zu den Leuten ausgedrückt und first, er konnte seine Mutter nicht schlagen. Also zuerst wollte er es nicht, aber er konnte es auch nicht. But he also gave his word. aber er hat ihm auch sein Wort gegeben. If he didn't have his mother beaten, wenn er seine Mutter nicht schlagen lässt, his word would mean nothing to the surrounding kings and to those people in his family. Dann wäre sein Wort wertlos gegenüber den anderen Königreichen und gegenüber den Menschen in seinem Königreich. He is in a predicament. He has no idea what to do. Er ist in dieser schwierigen Situation und er weiß nicht, was er machen soll. He has a sleepless night. Er hat eine schlaflose Nacht. I can't beat my mother. Ich kann meine Mutter nicht schlagen. She wouldn't even survive. Sie würde es vielleicht nicht einmal überleben. I wouldn't even do it because I love her too much. Und ich würde es noch nicht machen lassen, weil ich sie zu sehr liebe. And even if I didn't love her and I did it, everybody would hate me for doing it. Und selbst wenn ich sie nicht lieben würde und das durchführen lassen würde, dann würde jeder mich hassen. So I can't do that. Also kann ich das nicht tun. But I also have to keep my word or else my kingdom will fall apart. Aber ich muss trotzdem zu meinem Wort stehen, sonst wird mein Königreich zerfallen. So how can I remain just and remain loving at the same time? Also wie kann ich gerecht und gleichzeitig liebevoll sein? He thought about it. Und er hat darüber nachgedacht. And then in the morning, und dann am Morgen, they brought out his mother. Haben sie seine Mutter hinausgeführt. And he brought her into the public square. Er hat sie zum Hauptplatz führen lassen. And he said, tie her to the post. Und hat gesagt, bindet sie an den Pfahl. To the shock of everybody, his mother is tied to the post. Und zur Überraschung aller wurde die Mutter an einem Pfahl festgebunden. They lower her dress, so her back is exposed. Sie haben ihren Rücken frei gemacht. And the man with the whip is standing there. Und der Mann mit der Peitsche steht da. And the king gave the order, on three, I want you to strike her. Und der König sagt, wenn ich bis drei gezählt habe, beginnst du sie zu schlagen. 30 times. 30 Mal. With no mercy. Ohne Gnade, ohne Barmherzigkeit. I order you to strike her 30 times with no mercy. Ich befehle dir, sie ohne Barmherzigkeit 30 Mal zu schlagen. Everybody is shocked. Everybody is, oh my, how could this happen? Und alle sind schockiert. Sie fragen sich, wie kann er das zulassen? The executioner is stunned. Und selbst der Ausführende ist erstaunt. But he's got to execute the command. Aber er muss dem Befehl gehorchen. So as he pulls back the whip, und wie er ausholt, suddenly the king drops his robe. Zieht der König seine Robe aus. And grabs his mother. Und hält seine Mutter fest. And holds her tight. Und hält sie ganz fest an sich gepresst. And took all the beatings. Und er trägt selbst die Schläge. Did not allow his mother to be hit even once. Und er hat nicht zugelassen, dass seine Mutter auch nur einen einzigen Schlag abbekommt. And with this act, und mit dieser Tat, the king was just, war der King, König gerecht, and the king was loving, aber er war auch liebend, because liebevoll, he took the punishment upon himself, weil er die Strafe auf sich selbst genommen hat. And this Bible word is the word propitiate. Und das biblische Wort dafür, das ist Ersatz. Propitiate. Anybody know the word propitiate? To atone for. Dass er ein Lösegeld dafür gibt. To appease, to satisfy. Dass er das Urteil befriedet, dass es erfüllt wird. That justice must be satisfied. Dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. So to propitiate someone's anger. Also um den Zorn von jemandem zu befrieden. Or someone's righteousness. Oder seine Gerechtigkeit. Something must be done. Muss etwas geschehen. So in the Old Testament, God was already teaching the people the principle of propitiation. Und selbst im Alten Testament hat Gott diesen Menschen das Prinzip dieser Ersatzhandlung nahegebracht oder beigebracht. Through all the sacrifices. Durch diese ganzen Opferungen, die sie tun müssen. The lambs and the bulls, that someone must take your place. Die Lämmer und die Rinder, dass irgendjemand muss deinen Platz einnehmen. So like King Shamir took his mom's place. Und König Shamir hat den Platz seiner Mutter eingenommen. Jesus would be born. Jesus wurde geboren, just like us, wie jeder von uns, but without sin. Aber ohne Sünde. When Mary asked the question, how shall it be that I'll be pregnant? Wie Maria gefragt hat, wie kann es sein, dass ich schwanger werde? The angel said to her, hat der Engel ihr gesagt, the Holy Spirit will come upon you. Der Heilige Geist wird auf dich kommen. Will overshadow you. Er wird dich überschatten. And that which is born in your womb. Und das, was in deinem Mutterleib gezeugt wird, will be of the Holy Spirit. Wird vom Heiligen Geist sein. And therefore he will be the Son of God. Und deswegen wird der Sohn Gottes genannt werden. The Bible says that God took on human form. Die Bibel sagt, dass Gott eine menschliche Form annahm. God became flesh. Gott wurde Fleisch. And he dwelt among us. Und er hat unter uns gewohnt. And the whole mission of Jesus was to go to the cross. Und die ganze Mission oder der ganze Auftrag Jesus war es, ans Kreuz zu gehen. So in the garden he prayed, Father, not my will, but thy will be done. Als er im Garten gebetet hat, Vater, nicht mein Wille, aber dein Wille geschehe. And all of this has to do with humility. Und all das hat mit Demut zu tun. Because the greatest act of humility that we will ever do. Weil das Demütigste, was wir jemals tun können. The greatest act of humility is to receive mercy. Ist es, Barmherzigkeit zu empfangen. The most difficult thing there is to do is to receive mercy. Und das Allerschwierigste ist es auch, Barmherzigkeit zu empfangen. Can we go to the slides real quick? I want to show you one of the most powerful verses in the New Testament. Ich möchte euch einen der kraftvollsten Verse im Neuen Testament zeigen. This comes from Romans chapter 3, verse 23 and 24. Das ist aus Römer Kapitel 3, Verse 23 und 24. And then we'll go into verse 26. Und dann springen wir zu Vers 26. For all have sinned. Denn alle haben gesündigt. And fall short of the glory of God. Und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. That means none of us can expect to be with God when we die. Das heißt, niemand von uns kann es erwarten, mit Gott zu sein, wenn wir sterben. Unless God does something. Außer dass wenn Gott etwas tut. But naturally speaking, every person ever born on this planet falls short of reaching the glory of God once they die. Aber auf natürlichem Weg versagt jeder Mensch, dass wenn er stirbt, einmal in der Herrlichkeit Gottes bestehen kann. But being justified as a gift by his grace. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. I never knew this growing up. Als ich aufgewachsen bin, habe ich das nie erkannt oder nie gewusst. I grew up in a Christian church in a Christian home. Ich bin in einer christlichen Gemeinde und in einem christlichen Zuhause aufgewachsen. So called. And never once did anyone tell me this. Aber niemand hat mir das jemals erzählt. Not the person leading the church. Nicht die Person, die die Gemeinde geleitet hat. I went to a Christian school. Ich bin zu einer christlichen Schule gegangen. For 9 years, für 9 Jahre. For 10 years, für 10 Jahre sogar. I was never told this. Man hat mir das niemals erzählt. My parents were Christians. Meine Eltern waren Christen. They never told me this. Sie haben mir das nie erzählt. I never heard that heaven was a gift from God. Ich habe niemals gehört, dass der Himmel ein Geschenk oder eine Gabe von Gott ist. Until I was 18 years old. Bis ich 18 Jahre alt wurde. 18 years a Christian. 18 Jahre and didn't know the very center core of Christianity. Oder 18 Jahre als Christ und ich habe noch nie das zentrale Wissen des Christenheit gekannt. Justified. That word means that God declares us perfect. Das bedeutet, dass Gott uns als vollkommen ansieht und erklärt. You know, when you go to the Billa and you see this Yah, you know, this food that says Yah on it. Also wenn ihr zum Billa geht und diese Ja-Natürlich-Produkte seht. Right? That means it's been certified, it's stamped. Das bedeutet, es wurde zertifiziert, da kam ein gewisses Label oder Stempel drauf. It reaches a certain standard, it's approved. Es hat einen gewissen Standard erreicht und wurde dann genehmigt. You can trust it because it says Ja on it. Und du kannst vertrauen, weil es eben das Ja-Natürlich draufsteht. And this stamp of approval. Und diese Etikette oder dieser Stempel, also das Bild des, der Genehmigung. Is the essence of the word justify. Das ist die Essenz von dem Wort gerechtfertigt. That God puts a ja on us. Ja. Dass Gott uns auch mit einem Ja kennzeichnet. Ja. Ja. We believe in Jesus. Wir glauben an Jesus. And God says, ja. Und Gott sagt, ja, das passt. And it's embedded, it's ja. You also das steht okay. Auf uns drauf, das heißt, wir sind in Ordnung. We're okay. I declare you righteous. Das ist in Ordnung, weil ich erkläre dich als gerechtfertigt. But how? Aber wie? How can you declare a sinner righteous? Aber wie kannst du einen Sünder als gerecht erklären? Through the redemption which is in Christ Jesus. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Now these are powerful words in the Greek language. Das sind im Griechischen ganz kraftvolle Worte. This word redemption means to be released by payment of ransom. Das Wort Erlösung bedeutet, dass ich freigesetzt wurde durch eine Lösegeldzahlung. You put that with propitiation. Und wenn du das kombinierst mit dieser Ersatzleistung. It means that the ransom is somebody else. Das bedeutet, dass das Lösegeld von jemand anderem kommen muss oder jemand anderer sein muss. You can't go free unless someone takes your place. Das bedeutet, du kannst nicht freikommen, wenn nicht jemand anderer deinen Platz einnimmt. But we are released through payment. Aber wir werden freigesetzt durch eine Zahlung. In Christ Jesus. In Jesu Christi. When Jesus died and said it is finished. Als Jesus starb und gesagt hat, es ist vollbracht. What he meant was. Was er damit gemeint hat, war. The price is now paid. Der Preis wurde gezahlt. The ransom is given. Das Lösegeld wurde übergezahlt. The human race is free. Die Menschheit ist frei. If they humble themselves and receive it. Wenn sie sich selbst demütigen und das auch annehmen. Now in America there was a circus. In Amerika, da gab es diesen Zirkus. And they had a big bear in the circus. Und in diesem Zirkus, da war auch ein großer Bär dabei. And this bear was in a cage. Und dieser Bär war in einem Käfig. And it just kept walking and turning around. Und es ist in eine Richtung gegangen, hat sich umgedreht. And walking and turning around. Ging wieder in die andere Richtung, hat sich wieder umgedreht, ging wieder in die andere Richtung. And turning around. And people were so sad about this bear. Und die Menschen, die waren so traurig wegen dieses Bären. That they put together a petition. Deswegen haben sie eine Petition aufgestellt und unterschreiben lassen, dass dieser Bär freigelassen wird. Und viele Menschen haben diese Petition unterschrieben. Und schlussendlich haben sie ihr Ziel erreicht und es wurde der Befehl gegeben, dass dieser Bär freigelassen wird. Also haben sie den Bären zu einem Park gebracht. So into the wilderness. Irgendwo in der Wildnis. And a lot of people were there and the television cameras were there to watch the release of this bear. Viele Menschen sind dorthin gekommen und es waren sogar Fernsehteams dabei, die eben da mitverfolgen wollten, wie dieser Bär freigelassen wird. And they opened the cage. Sie haben den Käfig aufgemacht. And they let the bear out. Um den Bären rauszulassen. And the bear stepped out. Der Bär ging hinaus. They pulled the cage away. Sie haben diesen Käfig weggenommen. And the bear went 2 meters forward. Ist 2 Meter nach vorne gegangen. Turned around and went 2 meters back. Hat sich umgedreht und ist 2 Meter zurückgegangen. Went 2 meters forward. Ging wieder 2 Meter nach vorne. And 2 meters back. Und 2 Meter zurück. And just kept doing that and doing that and doing that and doing that. Und hat das immer und immer und immer wieder gemacht. And didn't realize that it was free. Und er hat niemals erkannt, dass er freigelassen wurde. Sie konnten den Bären nicht davon überzeugen, dass er jetzt frei war. This is like people. Und so geht es auch manchen Menschen. Eventually they shot the bear. Schlussendlich haben sie den Bären erschießen müssen, because it was hopeless. Weil es hoffnungslos war. He would have died of starvation there. Er wäre dort einfach verhungert. And that's like people. Und so sind teilweise die Menschen. We don't even know what freedom is. Wir wissen nicht einmal, was Freiheit bedeutet. We've lived in bondage our whole life. Wir haben unser ganzes Leben in Knechtschaft geführt. And God is offering salvation as a gift. In Gefangenschaft. Und Gott gibt uns die Erlösung als Geschenk. And God did this because it would cause us to humble ourselves. Und Gott hat das gemacht, damit es uns dazu bringt, dass wir uns demütigen. Because the most precious thing in the eyes of God is humility. Weil das Kostbarste in Gottes Augen ist Demut. We see it all in the Christmas story. Wir sehen das in der Weihnachtsgeschichte. How God took a girl from Nazareth. Dass Gott eben eine junge Frau aus Nazareth verwendet. Not some princess from Jerusalem. Keine Prinzessin aus Jerusalem. But a young girl from Nazareth, an unknown person. Eine junge Frau aus Nazareth, die keiner kannte. The whole story of Jesus is about humility. Und die ganze Geschichte von Jesu, da geht's nur um Demut. I just want to end with this story. Ich möchte mit folgender Geschichte abschließen. It ties the whole thing together. Weil das bringt es alles zusammen, was ich gesagt habe. You can ask yourself, who are you in this story? Und du kannst dir selbst die Frage stellen, wer bin ich in dieser Geschichte? Jesus told the story. Jesus hat diese Geschichte erzählt. To some people who trusted in themselves that they were righteous. Zu ein paar Menschen, die darauf vertraut haben, dass sie selbst gerecht wären. One moment. They trusted in themselves. Sie haben auf sich selbst vertraut. Right there, that they were righteous. Dass sie selbst gerecht werden. Now trusting in myself that I'm righteous is the worst thing in the eyes of God. Und auf meine eigene Gerechtigkeit zu vertrauen ist das Allerschlimmste in Gottes Augen. Because in God's eyes we all fall short. Weil in Gottes Augen versagen wir alle. But he was speaking to people who trusted in themselves. They trusted themselves that they were good. Aber er spricht zu diesen Menschen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie selbst gut genug wären. And that if they died, they would be with God. They trusted themselves. Sterben würden, wären sie dann bei Gott, weil sie auf sich selbst vertrauten. I'm good enough to be with God. Nein, ich bin schon gut genug, dass ich mit Gott sein kann. I mean, I know that God's good, but I'm good. Ich weiß schon, dass Gott gut ist, aber ich bin ja auch gut. And they viewed others with contempt. Und sie haben anderen gegenüber so verachtet. So Jesus tells this very short story, and I'll close. Und Jesus hat diese ganz kurze Geschichte erzählt. Two men went into the temple to pray. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. One was a religious Pharisee. Der eine war ein Pharisäer. And the other a tax gatherer. Und der andere war ein Zöllner. The Pharisee stood and was praying to himself. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. God, I thank you. Gott, ich danke dir, I'm not like other people. Dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Swindlers, unjust, adulterers, and even like this tax collector here. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. I fast twice a week. Ich faste zweimal in der Woche. I pay tithes of all that I get. Ich zahle den Zehnten von allem, was ich erwerbe. I'm even on the worship team. Ich bin sogar am Anbetungsteam. But the tax gatherer, der Zöllner aber, standing some distance away, stand weit ab. Was even unwilling, and that's, we find that verse here, slide 4. The tax gatherer, unwilling to lift his head, der Zöllner, der hat sich nicht mal getraut, den Kopf zu heben, was at a distance, und stand weit weg. The next slide. Now let's go. Yeah, it's slide 4. It says Luke 18:13. Okay, but the tax gatherer, standing some distance away, der Zöllner aber stand weit ab, was even unwilling to lift up his eyes to heaven, und wollte sogar die Augen nicht zum Himmel aufheben, but was beating his breast, saying, sondern schlug an seine Brust und sprach, God be merciful to me, the sinner. Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Do you know what this word merciful is here? Weißt du, was dieses Wort gnädig bedeutet? It's not bedeutet? Actually the word mercy. Es heißt hier nicht Gnade. It's the word atonement. Sondern da geht's wieder um dieses Lösegeld. It's to propitiate. Das heißt wieder diese Ersatzzahlung. And if we were to translate it exactly, und wenn wir es probieren genau zu übersetzen, the man is saying, da sagt der Mann, God receive an atonement on my behalf. Gott empfange diese Versöhnung an meiner Statt. Which is the only way we can receive mercy. Das ist die einzige Art und Weise, wie wir Barmherzigkeit empfangen können. So the translation merciful is a good translation. Diese Übersetzung mit gnädig ist eine gute Übersetzung. But there's a lot more to it. Aber es steckt noch viel mehr dahinter. And we'll close with the next verse. Mit folgendem Vers schließen wir ab. Jesus speaking. Jesus sprach. I tell you, this man went to his house justified. Dieser Mann ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. He received God's stamp of approval. Er hat Gottes Zeichen der Anerkennung bekommen. Even though he was a miserable sinner. Obwohl er ein schlimmer Sünder war. But he got God's stamp of approval. Aber er hat Gottes Annahmezeichen bekommen. Because God approves the condition of the heart. Weil Gott nimmt die Lage des Herzens an. And God saw the humility. Und Gott sah die Demut. And stamped approved on him. Und hat ihn gekennzeichnet mit angenommen. Because the whole test we have in time, weil der ganze Test oder Prüfung der Zeit, die wir haben, how good we can be, ist nicht, wie gut können wir sein, but how honest we can be, sondern wie ehrlich about our condition, über unseren Zustand, and how humble we can be, und wie demütig können wir sein, to receive God's provision. Um Gottes Fürsorge zu empfangen. For everyone who exalts himself will be humbled. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt. But he who humbles himself will be exalted. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Go to slide 3 and we'll close. Go to slide 2 actually and we'll close. The one before that. God displayed publicly Jesus as a propitiation, the same word. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort oder Sühne. In his blood through faith. Durch den Glauben an sein Blut. Last verse. Then where is boasting? Wo bleibt dann aber der Ruhm? Where is pride? Wo ist der Stolz? It's excluded. Er ist ausgeschlossen. By what kind of law? Durch was für ein Gesetz? Of works? Der Werke? No. Nein. But the law of faith. Sondern durch das Gesetz des Glaubens. What does this mean? Was bedeutet das? Because we are believing that someone had to take our place. Weil wir glauben daran, dass jemand unseren Platz einnehmen musste. And if someone had to take my place so that I could get to heaven. Wenn jemand meinen Platz einnehmen musste, damit ich in den Himmel gehen kann. then how can I boast of anything? Dann wie kann ich mich über irgendetwas rühmen? And this is the mystery of God's plan. Und das ist das Geheimnis von Gottes no Plan. Eye has seen, no ear has heard. Kein Auge hat das gesehen und kein Ohr hat davon gehört. Would never enter the mind of a human being. Und es wäre uns nie in den Sinn gekommen. The plan that God laid out. Den Plan, den Gott vorbereitet in hat. In creation. In der Schöpfung. To create an environment. Eine Umgebung zu schaffen. A perfect environment. Eine vollkommene Umgebung. Then to allow evil. Dann das Böse zuzulassen. To test man. Das Böse zuzulassen, dass es die Menschen prüft. Allow man to fall. Und das auch zulässt, dass der Mensch darin versagt. To take man's sin upon himself on a cross. Dass er dann aber die Sünde der Menschen auf sich selbst nimmt, um am Kreuz zu sterben dafür. And reduce all his requirements to one act. Und all seine Anforderungen auf eine simple Tat reduziert. Would you receive my mercy? Wirst du meine Barmherzigkeit for annehmen? All that you've done wrong. Für all das, was du falsch gemacht hast. And I will give you eternal life und ich gebe dir dafür das ewige Leben als Geschenk. It's one act. Es ist eine simple Handlung. And it's not that people don't comprehend it. Und es ist nicht, dass die Menschen es nicht verstehen würden. But people think, aber die Menschen denken, do I really want God? Möchte ich wirklich Gott haben? Do I really want God in my life? Möchte ich, dass Gott in meinem Leben eine Rolle spielt? I don't know if I trust him. Ich weiß nicht, ob ich ihm vertrauen kann. I think I could do better without him. Ich glaube, ich könnte es besser machen ohne ihn. And so they spend this little life. Und deswegen verwenden sie dieses kleine Leben. These 70 or 50 years on earth. Diese 70 oder 50 Jahre auf der Erde. Oder vielleicht sogar 85 Jahre. Rejecting God. Indem sie Gott ablehnen. As if this life were a million years. Als ob dieses Leben noch eine Million Jahre andauern würde. And it's the same as hearing the Titanic is going down. Und es ist dasselbe, wie wenn man hören würde, die Titanic sinkt. And saying, how much more time do I have? Und ich mich frage, wie viel Zeit bleibt mir noch? Well, it should sink in 2 hours. Nee, es sollte innerhalb von 2 Stunden sinken. That's plenty of time. Und ich denke mir, nein, das ist noch genug Zeit. Let's party. Lasst uns noch feiern. That's exactly what it's like. Das ist genau dasselbe. 70 years in light of eternity is nothing. Weil 70 Jahre im Betrachtungswinkel der Ewigkeit bedeutet gar nichts. So I want to pray for you today. Und ich möchte heute für dich beten. Maybe you've never given your life to Jesus. Vielleicht haben Sie Ihr Leben noch niemals Jesus gegeben. Maybe you have. Vielleicht haben Sie das. But you're not living in the freedom that God has given you. Aber Sie leben nicht in der Freiheit, die Gott Ihnen geben möchte. You're not expressing that toward other people. Und sie drücken das auch nicht anderen Menschen gegenüber aus. In other words, you're not a merciful person. Das bedeutet, dass sie sind eine unbarmherzige Person. Someone took your place. Jemand nahm ihren Platz ein. For all you've done wrong. Für all das, was sie falsch gemacht haben. But you're not merciful even toward the smallest thing that someone does to you. Aber sie zeigen keine Barmherzigkeit gegenüber den kleinsten Kleinigkeiten, die jemand ihnen gegenüber antut. So if you've never received Jesus in your life this morning. Und sie haben Jesus noch nie empfangen. Pray with me, simple prayer. Beten Sie ein einfaches Gebet mit mir. Let's close our eyes. Lassen Sie unsere Augen schließen. Can you speak these words? Können Sie diese Worte sprechen? Jesus, come into my life. Komm in mein Leben. I receive you today. Ich empfange dich heute. Can you say that? Können Sie das sagen? Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. I receive you today. Ich nehme dich heute an. Thank you for taking my place. Danke, dass du meinen Platz eingenommen hast. And dying on the cross. Und am Kreuz starbst. You say those words? Thank you for taking my place. Können Sie das sagen? Danke, dass du meinen Platz eingenommen hast. And for dying for me on the cross. Und dass du für mich am Kreuz gestorben bist. I want to receive the gift of eternal life. Ich möchte das Geschenk des ewigen Lebens empfangen. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. And for the church. Und für die Gemeinde. There's nothing that will frustrate God's plan for my life more. Es gibt nichts, was den Plan Gottes für mein Leben mehr zunichte machen kann. Than not being a forgiving person. Als wenn ich eine nicht vergebende Person bin. Is there someone you haven't forgiven? Gibt es jemanden, dem du nicht vergeben hast? We forgive. Wir vergeben. We are forgiving. Wir vergeben weiterhin. We have forgiven. Und wir haben vergeben. We forgive by faith. Wir vergeben im Glauben. We still don't like the person. We keep forgiving them every time we think about them. Wir mögen die Person immer noch nicht, aber wir vergeben ihr weiterhin jedes Mal, wenn wir an sie denken. And one day we think about them. Und eines Tages denken wir an die Person. And we no longer don't like them. Und wir können sie leiden. Yeah. And something nice happens to them. Und wenn ihnen etwas Gutes passiert, and we're happy. Dann freuen wir uns mit ihnen. That means your forgiveness is now complete. Das bedeutet, dass deine Vergebung abgeschlossen ist. Keep forgiving by faith someone that you don't like. Vergib weiterhin im Glauben jemanden, den du nicht leiden kannst. Someone that's hurt you. Jemand, der dich sehr verletzt hat. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, now we'll take our second offering for Romania and for Pakistan. Jetzt nehmen wir unsere Spende ein für Rumänien und Pakistan. There are poor, there are orphans in Romania that this money will go to. Es gibt Waisenhaus oder Projekte für Waisenkinder, denen die Spende zukommen wird. And poor children und arme Kinder, who have difficulty finding food, denen die Schwierigkeiten haben, Essen zu bekommen. And in Pakistan. Und in Pakistan. Oh yeah, here's the picture. Also hier seht ihr ein Bild von Rumänien. Some of the kids and einige der Kinder. And in Pakistan, 140 children recently died. In Pakistan sind vor kurzer Zeit 140 Kinder ums Leben gekommen. When a school was attacked. Als eine Schule angegriffen wurde. That happened on Tuesday. Das ist am Dienstag passiert. So we're going to send money to those to the families of those kids. Und wir schicken Geld an die Familien dieser Kinder. To help them. Um ihnen okay. zu helfen. So if you'd like to give. Also wenn Sie gern geben wollen, this is the time. Dann wäre jetzt okay. der Augenblick dazu. Father, bless this, we pray. Vater, wir bitten dich, segne diese Spende jetzt. Thank you for all you've given us. Danke für all das, was du uns gegeben In hast. Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen.